Die Hausfrau kennt es und auch der Bäcker. Mehl ist nicht immer gleich. Am heimischen Herd können die Unzulänglichkeiten des Naturproduktes beim Teigrühren notfalls mit einem Schuss Milch extra oder einer Messerspitze Butter ausgeglichen werden. In der industriellen Massenfertigung von Backwaren verbietet sich das, erklärt Olaf Gerken von der Firma Sternenzym. Mehlqualitäten schwanken von Jahr zu Jahr innerhalb einer Kampagne. Und durch unsere Enzyme können wir diese Schwankungen ausgleichen. Dadurch erzielt man eine gewisse Teigstabilität, die erwünscht ist, die man haben muss, um ein möglichst großes Gebäckvolumen zu bekommen und auch um eine gewisse Struktur zu bekommen. Sulfhydryloxidase, kurz SOX, heißt die Wunderwaffe, die den Teig immer gleich fluffig und geschmeidig machen soll. Ein Enzym, das Gerken und seine Kollegen über die Bierhefe gewinnen. Angenehmer Nebeneffekt, Brötchen werden größer, wenn man SOX in den Teig tut und das Kleingebäck fällt trotzdem nicht in sich zusammen. Außerdem schmeckt behandelter Teig von Plundergebäck oder Pasteten selbst nach 10 Wochen Lagerung nicht ranzig, auch wenn Butter darin ist, hat der Ingenieur Gerken herausgefunden. Am Ende steht ein Gebäck, auf dessen Zutatenliste keine der ungeliebten E-Nummern auftaucht, weil die Enzyme dort nicht ausgewiesen werden müssen. Die Frostschutzeigenschaften von Kleinstlebewesen aus polaren Gewässern dagegen möchte sich die Mikrobiologin Elisabeth Helmke vom Alfred-Wegener-Institut zunutze machen. Denn beim Hightech-Backen kommen meist tiefgefrorene, halbfertige Produkte zum Einsatz. Diese arktischen Organismen aber haben Antigefrierproteine entwickelt, damit sie auch bei Temperaturen unter minus 5 Grad noch wachsen können. Diese Proteine könnten dafür sorgen, dass die Zellwände von Obst oder Gemüse, aber eben auch im Teig oder Brot, beim Frosten nicht beschädigt werden. Die kann man zum Beispiel Lebensmitteln zusetzen, dass diese Kristallbildung vermieden wird, dass dann kleinere Kristalle oder gar keine Kristalle gebildet werden, dass die Zellen nicht kaputt gehen. Beim Gefrieren der Teigwaren. Das würde außerdem feinporigere Substanzen beim Backen möglich machen. Im Ofen dagegen könnten polare Enzyme Energiesparen helfen, wenn Backprozesse schon bei niedrigeren Temperaturen ablaufen, glaubt Helmke. Enzyme von den kälteangepassten Organismen sind ja gerade in dem Bereich, also von 0 bis 20 Grad, also auch Zimmertemperatur, da können ja andere eigentlich noch gar nichts machen. Da sind unsere Organismen ja, da haben die quasi das Optimum. Der Bäcker müsste seinen Ofen also nicht mehr voll aufheizen, trotzdem wird die Ware gar. Energiesparen will die Branche auch, wenn sie vorgebackene Brötchen wieder einfriert. Doch die herkömmlichen Schockfroster sind wahre Energiefresser. Abhilfe schafft eine neuartige Kühlkammer, in der ein eiskalter Nebel aus superfeinen Wassertröpfchen die Teigklumpen abkühlt, ohne sie auszutrocknen. Der Bremerhavener Lebensmitteltechnologe Professor Klaus Lösche. Diese Wassertröpfchen haben jetzt die Eigenschaft, dass sie extrem klein sind. Also sagen wir, ein Millimeter groß sind und dadurch eine sehr hohe Verdriftungseigenschaft haben. Also im Grunde nicht sedimentieren, sodass man einen Raum, einen x-beliebigen Raum, sehr leicht auf eine Feuchte bringen kann, wie man es normalerweise nicht schafft. Weiterer Vorteil, durch das neuartige Kühlverfahren entsteht auf dem Brötchen eine haltbare Kruste, die nicht sofort beim Aufschneiden abbröselt. Denn anders als beim Schockgefrieren bilden sich bei der Benebelung durch die Mikrotröpfchen keine Eiskristalle unter der Oberfläche, die die leckere Kruste sprengen, erklärt Lösche. Und bekommt dadurch diesen zarte Crispiness, diese zarten Materialbrucheigenschaften, die sich dann über tatsächlich 10 oder 12 Stunden halten, obwohl meinetwegen das Salatblatt dazwischen ist, die Käsescheibe dazwischen ist, die Wurstscheibe dazwischen ist und so weiter. Ein knackiges Brötchen, das sich auch nach Stunden noch so anfühlt, das hatte sich ein Luftfahrtunternehmen von den Bremerhavener Forschern gewünscht. Jetzt müssen sich die Touristen auch am Ende von Langstreckenflügen nicht mehr vor matschigen Semmeln fürchten.